Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuzeit-Ideologie-Studiengruppe veröffentlichten am 7. Juli eine gemeinsame Erklärung und begrüßten darin die Erklärung eines Sprechers der Regierung der TVRK und die Antworten eines Sprechers des US-Instituts vom Außenministerium der TVRK. Zuvor hatte der Sprecher der Regierung der TVRK in seiner Erklärung die USA und Südkorea davor gewarnt, betrügerisch von der Notwendigkeit der Denuklearisierung Nordkoreas zu reden. Auch der Sprecher des US-Instituts des TVRK-Außenministeriums hatte in seinen Antworten auf die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur entschieden beurteilt, dass man sich zurzeit in den USA für die Anwendung der sogenannten dritten Ausgleichsstrategie auf der koreanischen Halbinsel ausspricht.